D-Radio Wissen. Grünstreifen. Ich habe heute extrem schlechte Laune. Warum? Wie schminke ich mich richtig? Oder was findet ihr besser, zu dicke oder zu dünne Mädels? Das ist ein kleines buntes Potpourri von der Seite gutefrage.net. Fragen und darauf antwortet dann die Community. Hat auch zur Folge, dass bei vielen Themen, die ich google zum Beispiel, gutefrage.net, weil die so gute Klickzahlen haben, ganz oben in den Suchergebnissen erscheinen. Martina Schulte ist unsere Netzreporterin. Martina, ist die Seite damit mit solchen Fragen und den Antworten darauf wirklich so erfolgreich? Die sind hammer erfolgreich, ne? Also in Zahlen ist es sogar die zweiterfolgreichste Webseite Deutschlands. Also nur die Homepage von T-Online hat noch mehr Besucher. Gutefrage.net gehört ja zum Holzbrink Verlag und liegt auf Platz 2 der deutschen Internetcharts. Das heißt, die sind noch vor Focus, vor Bild.de, vor Spiegel Online. Und die haben über 20 Millionen Nutzer jeden Monat. Also das heißt, jeder vierte Deutsche ist einmal im Monat auf deren Seite. Und sie machen halt eben auch Umsätze im zweistelligen Millionenbereich durch Anzeigenwerbung. Und auch die anderen Zahlen, die mir Geschäftsführer Florian Golpert genannt hat, die sind echt beeindruckend. Also wir haben insgesamt über 3 Millionen registrierte Nutzer und die produzieren jeden Tag 6.000 Fragen und 22.000 Antworten am Tag. Also das Erlebnis ist eben immer, dass man wirklich innerhalb von nur wenigen Minuten kriegt man eine Antwort auf seine Frage. Okay, also die sind erfolgreich, die sind schnell, aber wie gut sind die Antworten? Also ich sag mal etwas diplomatisch, gute Frage ist nicht unbedingt das Portal, das jetzt im Netz für seine tollen, fachkundigen Antworten gehypt wird. Ne? Das hat natürlich auch damit zu tun, dass dort einfach jeder antworten kann. Ne? Bei Trustpilot, das ist so ein Portal, das die Vertrauenswürdigkeit von Internetseiten einschätzt, da kommt gutefrage.net nur auf 1 von 5 Sternen und erhält die Bewertung ungenügend. Ein Nutzer schreibt hier, so viel Unsinn und Schwachsinn, wie auf dieser angeblichen Ratgeberseite steht, ist mir im Netz sonst noch nirgends begegnet. Ist denn diese Kritik aber gerechtfertigt? Jein. Also ich sag mal, wenn du jetzt Tipps zum Beispiel fürs Pokémon-Fangen brauchst oder wenn du einen Fleck irgendwie rausbekommen willst oder irgendwie Tipps für Liebeskummer brauchst, ne, dann ist so ein Portal vielleicht irgendwie schon okay. Aber bei anderen, ich sage jetzt mal komplexeren Themen, da wird es eigentlich relativ schwierig. Und da gab es halt in der Vergangenheit auch schon viel Kritik, ja geradezu Gelächter von Medien und von anderen Usern. Also Bento hatte ja gerade noch so eine Sammlung von der bescheuertsten Fragen bei Gute Frage. Also Fragen aller, jemand hat meinen Koks mit Mehl gestreckt, soll ich jetzt zur Polizei gehen? Oder wird man, Antwort ist definitiv ja. Ja, oder wird man bräuner, wenn man dunkle Schokolade isst? Bräuner vor allen Dingen. Und das liegt aber daran, also viele User von Gute Frage sind einfach sehr jung. Ne? Das sind Teenies, Schüler. Das merkt man einfach an den Fragen und Antworten sehr, sehr deutlich. Kritisiert werden im Netz und in den Medien auch immer wieder so Antworten von Gute Frage in den Bereichen Gesundheit oder Flüchtlinge. Ne? Also klar, ne? Wenn Leute jetzt konkret Fragen zu Krankheitssymptomen stellen, dann sagen halt Ärzte, wenn man auf solchen Plattformen guckt, kommt halt viel Murks raus. Ne? Gleich bei Flüchtlingen, da hatte Weiß eben letztes Jahr eine große Geschichte darüber, dass es eben halt auch viele fremdenfeindliche Antworten bei gutefrage.net gibt und dass das Portal also ein regelrechtes Paradies für rechte Asylkritiker sei. Es wundert mich jetzt aber auch nicht so wahnsinnig, weil wenn halt jeder fragen kann und jeder antworten kann, ist das doch nicht so überraschend, oder? Klar, wobei man halt eben sagen muss, ich finde es eigentlich ehrlich gesagt gar nicht so extrem, wie das jetzt in der Kritik so beschrieben wird. Gute Frage hat ja ein extra Moderationsteam und es gibt eben auch Beispiele, wo dieses Moderationsteam, finde ich, relativ kompetent Stellung bezieht. Man kann also jetzt nicht sagen, dass alles auf der Seite Murks ist, aber es kommt halt eben schon häufiger vor, dass wenn man da so durchscrollt, dass man halt einfach nur den Kopf schüttelt. Also ich glaube, so bei Gute Frage geht es halt eher so um Quantität und auch um Schnelligkeit als jetzt so um Qualität. Aber wenn die Moderatoren haben, heißt das, die kommen mit dem Moderieren nicht hinterher oder warum liest man am Ende so viel Blödsinn? Also Florian Golpert, der Geschäftsführer, der glaubt, dass eigentlich dass sein Team einen recht guten Job macht. Also das Moderationsteam, das da wirklich den ganzen Tag, die ganze Nacht auf der Plattform unterwegs ist und das dafür sorgt, dass eben dort auch solche Kommentare eben dann gelöscht werden, wenn sie eben gegen diese Richtlinien verstoßen. Also wir überlassen jetzt nicht die Plattform einfach nur den Nutzern, sondern schauen auch aktiv, dass unsere Richtlinien eingehalten, also dass die eingehalten werden. Also das heißt, die tun mehr als Facebook, ne? Also die haben 10 festangestellte Moderatoren, die haben dann nochmal 95 externe Moderatoren. Täglich werden 500 bis 1000 Fragen und 800 bis 1300 Antworten entfernt. Im Hintergrund werden sie auch noch von so einem Algorithmus unterstützt, der halt auch nochmal, sagen wir mal, Blödsinn so ein bisschen rausfiltert. Das heißt, das Team gibt sich schon viel Mühe. Ja, okay, gut. Ich gebe mir auch bei vielen Dingen viel Mühe. Das heißt ja noch nichts, ne? Also ich meine, so, wenn so hanebüchene medizinische Tipps zum Beispiel rauskommen, ne? Schwierig. Ja, ich glaube, das Problem ist halt, man muss ja einfach mal die Zahl überlegen. 6.000 Fragen, 22.000 Antworten täglich, das ist einfach sehr, sehr viel. Ne? Und wenn die User auf der Seite jetzt nicht das Wissen mitbringen, um eine Frage sinnvoll zu beantworten, dann kann natürlich auch kein Moderationsteam der Welt daran irgendwie was ändern. Ne? Also mein Tipp wäre, also wenn Frage-Antwort-Plattform und euch ist irgendwie an einer vernünftigen Antwort gelegen, ich würde dann halt eher noch zu Quora gehen. Das ist auch eine Frage-Antwort-Plattform im Netz. Da schreiben halt lauter kluge oder eben auch zumindest interessante Leute, Wissenschaftler, irgendwelche Leute von Unis der amerikanischen Ivy League, erfolgreiche Manager, Popstars, sogar Hillary Clinton könnte dir da deine Frage beantworten. Die Radio Wissen. Grünstreifen.